heute los? Es kümmert sie nichts, was mit dem anderen passiert. Sie verstecken sich feige in einer Ecke, während der Treue für ihn den Arsch riskiert. Yeah.